Millennial Punk. Der Schlagzeuger der Killerpilze ist ungefähr 8 und hat auch für 8 Radau gemacht. Er hat gedengelt und getreten, man hat ihn nur sparsam darum gebeten. Mit 8 ist er kein Sexsymbol, die Trommel ist von innen hohl, die Trommel ist von außen laut. Darauf hat der Schlagzeuger der Killerpilze seine Karriere gebaut. Mit circa 30 tritt er vor die Kamera, was die Fans beruhigt, er ist noch da. In einer Doku namens Millennial Punk sagt er den Plattenkäufern vielen Dank. Doch auch wir haben bei ihm Dankesspesen. Ohne den Schlagzeuger der Killerpilze wäre das Schlagzeugspiel der Killerpilze nicht dasselbe gewesen. Der Gitarrist, der Sänger und der Bassist der Killerpilze haben schlagzeugerisch weniger beigetragen. Man kennt sie, doch dazu muss man sie nichts fragen. Sie hätten wenig oder nichts dazu zu sagen. Ach, übte doch jeder die Zurückhaltung dieser kindlichen Punk-Veteranen. Wer mit 8 noch kein Sexsymbol ist und auch kein Schlagzeuger, mag das eine oder andere davon noch werden, gibt aber keine Interviews zu Delfinen oder Pferden, welche zu Weltmeeren oder Ketamin sicher einiges einfiele, weniger oder nichts jedoch zum Schlagzeug spiele. So schließt sich der Kreis, so bleibt ein jedes bei seinen Leisten. Wir wollen nun schweigen, das will etwas heißen.